Ich bete noch einmal. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du auch jetzt hier gegenwärtig bist. Segne du dein Wort. Gib Gnade zum rechten Reden und Gnade zum rechten Hören. Amen. Heute ist ja der Gebetssonntag, der Sonntag Rogate. Ich habe einen Text mitgebracht für heute aus Lukas 11, die Verse 5 bis 13. Und er sprach zu ihnen: Wer unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir 3 Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und er drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, und er gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Amen. Ermutigung zum lebendigen und anhaltenden Gebet. Liebe Geschwister, in meiner Bibel ist dieser Abschnitt überschrieben: Der bittende Freund. Der bittende Freund. Sind wir nicht alles Menschen, die bitten? Die bitten darum, dass wir alles haben, was wir gebrauchen. Bitten, dass wir, wenn es sein kann, möglichst lange gesund bleiben. Bitten darum, dass wir im Frieden und Freiheit weiterhin auch unseren Glauben bezeugen können. Bitten können wir unseren himmlischen Vater zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das ist das Wunderbare, dass wir einen Herrn haben, den wir immer wieder anrufen dürfen. Aber muss das mitten in der Nacht sein? Muss das dann sein, wenn wir endlich zur Ruhe kommen? Wie gut, dass Gott uns da nicht begrenzt. Dass Gott sagt: Ihr dürft zu mir kommen, Tag und Nacht. Ihr dürft mit euren Bitten immer wieder zu mir kommen. Und wir können beten bei jeder Gelegenheit. Beten nicht nur am Sonntagmorgen hier im Gottesdienst. Beten zu Hause. Ja, beten sogar beim Autofahren. Aber nicht mit geschlossenen Augen, bitte. Beten am Arbeitsplatz, beten für uns selbst, aber auch für andere, beten für unsere Lieben, die krank, alt und schwach geworden sind, beten für die Einsamen, für die Verlassenen, beten für die Sterbenden, für die Traurigen, für Witwen, Witwer und Waisen, beten für die Regierenden. Wir haben so viel Grund, Gott immer wieder anzurufen und zu beten. Und wenn es sein kann und muss, dann dürfen wir das auch in der Nacht. Wir dürfen auch in der Nacht um Hilfe bitten, wenn wir hilfsbedürftig sind. Die meisten von euch wissen ja, dass ich nach wie vor Seniorenarbeit mache und meine Senioren wissen, die können mich Tag und Nacht anrufen. Und da stehe ich auch zu. Da bin ich auch bereit, aufzustehen mitten in der Nacht, wenn es erforderlich ist. Hier geht es in dieser Geschichte darum, dass ein Freund ankommt und der Gastgeber, nennen wir ihn mal so, der hat nichts, was er ihm anbieten kann. Und das mitten in der Nacht. Ich weiß nicht, was wir denken, wenn wir diese Geschichte zum ersten Mal hören. Vielleicht sagen wir, welch eine ungeschickte Maßnahme. Warum wartet dieser Mann nicht bis zum frühen Morgen? Dann kann er doch noch schnell darum bitten oder selbst was einkaufen gehen. Aber Jesus will uns mit dieser Geschichte etwas ganz anderes sagen. Er will uns eben sagen, dass der himmlische Vater keine begrenzten Zeiten hat, an denen wir zu ihm bitten können, sondern wir dürfen zu ihm kommen und ihn immer wieder auch anrufen und unsere Sorgen, unsere Nöte, unseren Zweifel, alles darzubringen und um Hilfe bitten. Und da ist das Feld groß. Da ist das Feld sehr groß, dass wir Hilfe brauchen und dass wir auch Hilfe geben dürfen. Es heißt hier, lieber Freund. Nicht irgendein Freund, sondern ein lieber Freund. Leih mir 3 Brote. Wir müssen uns in die Situation dieses Menschen hineinversetzen. Nicht nur, dass es eine Ruhestörung ist. Ich weiß nicht, wie es hier war. Wir hatten vorgestern schreckliche Gewitter in der Nacht. Dann wird man manchmal auch plötzlich wach und kann vielleicht nicht wieder einschlafen. Mitten in der Nacht jemanden zu wecken, ist nicht ganz einfach. Aber die Situation hier, wo diese Geschichte sich abspielt, ist eine ganz andere noch. Die Familie ist auf engstem Raum zusammen. Sie sind alle in einem Zimmer, kleine Kinder, große Kinder, Erwachsene. Wer das einmal miterlebt hat, weiß, wie mühsam das ist, dann alle zur Ruhe zu kriegen und dann plötzlich diese Störung. Wir haben auch nach dem Kriege mit 5 Personen in einem Zimmer geschlafen, gewohnt, gekocht und 3 Familien gingen noch durch. Wir hätten uns auch sehr gewundert, wenn die nachts immer hin und her gelaufen wären. Das ist, gerade wenn man kleine Kinder hat, mühsam, diese wieder zur Ruhe zu bringen. Und dennoch sagt uns dieses Wort ganz klipp und klar, bei unserem himmlischen Vater müssen wir diese Sorgen und Ängste nicht haben. Und darum sagt Jesus auch hier, selbst wenn die Tür verschlossen ist, meine Tür ist offen, meine Herzenstür ist auf, ihr dürft zu mir kommen, ihr dürft mich bitten, um alles dürft ihr bitten, ihr dürft darum bitten, dass ihr wieder Kraft bekommt, dass ihr wieder Freude bekommt am Leben, dass ihr wieder frei werdet von euren Belastungen und Sorgen und Nöte. Ihr dürft zu mir kommen, Tag und Nacht, und dürft es mir bringen. Meine Tür ist offen. Und er will uns sagen mit dieser Geschichte, dass wir nicht zweifeln müssen, dass wir nicht aufschieben müssen, wenn wir Sorgen und Nöte haben, dass wir wirklich zu unserem himmlischen Vater kommen dürfen, so wie wir sind. Seine Tür ist nicht verschlossen. Seine Tür ist offen. Sein Herz ist weit auf für uns. Jesus sagt aber auch, er hat Verständnis dafür, dass dieser Mann vielleicht genervt ist, dass er nicht so gerne jetzt aufstehen würde, um diesen Menschen zu helfen. Aber er merkt, da bittet einer unaufhörlich. Er wird nicht müde zu bitten. Und darum wird er nicht nur, weil es sein Freund ist, sondern weil er hartnäckig immer wieder bittet, bereit sein, ihm zu helfen. Jesus will uns sagen, betet unaufhörlich, betet und bittet, ihr dürft mich bitten. Vielleicht müssen wir auch lange Zeit bitten, bitten, weil Jesus uns kennt und weiß, wir sind noch nicht so weit. Das, was wir bitten, muss noch ein wenig warten. Wir müssen zur Ruhe kommen. Wir müssen Frieden finden. Wir müssen bereit sein, auch das anzunehmen, was der Herr uns dann gibt, wenn wir ihn bitten. Vielleicht haben wir schon lange darum den Herrn angerufen, dass er uns eine bessere Gesundheit schenkt. Oder dass wir wieder etwas fröhlicher durch die Gegend gehen können, weil die Sorgen und Nöte von uns gehen. Aber vielleicht ist auch noch in unserem Leben etwas nicht in Ordnung, was erst in Ordnung gebracht werden muss. Und darum verzieht vielleicht seine Antwort. Er hört. Er hört zu jeder Tag- und Nachtzeit, aber er hört nicht immer sofort. Und darum wird auch hier gesagt, dass dieser Freund die Tür öffnet, weil das Bitten des Freundes kein Ende hat. Jesus sagt, unverschämtes Drängen, unverschämtes Drängen. Ja, für den einen war es wohl unverschämt, nachts diese Ruhestörung. Aber für Jesus ist es nicht unverschämt, dass wir ihn bitten, sondern wir dürfen ihn bedrängen. Wir dürfen mit unseren Sorgen zu ihm kommen. Bittet, so wird euch gegeben. Und vielleicht ist der eine oder andere unter uns und sagt, ja, ich bete schon so lange dafür, dass meine Lieben auch den Weg zu Jesus finden. Und es geschieht nichts. Geschieht wirklich nichts? Vielleicht spüren wir es noch nicht. Vielleicht wissen wir noch nicht, dass durch unser Beten ein Samenkorn gelegt worden ist und in dem Herzen unserer Lieben etwas am Wachsen ist, aber noch nicht aufgebrochen ist. Und darum wollen wir nicht aufhören, den Herrn immer wieder zu bedrängen. ihn immer wieder zu bitten. Bittet, bittet. So werdet ihr finden. Ja, wir werden finden. Wir dürfen den Herrn bitten und er wird uns erhören. Aber so, wie es für uns gut ist. Das, was dran ist, was jetzt wirklich erfüllt sein muss. Vielleicht ist unser Beten für unsere Lieben nur das Samenkörnlein. Und die nach uns kommen, dürfen die Ernte einfahren. Wichtig ist, dass wir dranbleiben. Dass wir weiterhin den Herrn immer wieder bitten. Dass wir nicht sagen, 10 Jahre habe ich schon für meine Kinder gebetet, es passiert nichts. Dann beten wir eben noch 11, 12, 13 Jahre. Beten wir weiter. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Ja, wir dürfen immer wieder auch bei Jesus anklopfen. Wir dürfen immer wieder neu zu ihm kommen. Wenn wir versagt haben, wenn wir schwach geworden sind, wenn uns Sorgen und Nöte auf einen anderen Kurs bringen wollen. Lasst uns nicht schweigend, sondern weiterhin klopfen, anklopfen an den Himmel, an die Herzenstür. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Und wir dürfen anklopfen bei Jesus. Auch diejenigen, die Jesus noch nicht kennen, sie dürfen anklopfen, sie dürfen rufen, sie dürfen zu ihm beten. Jesus hat euch lieb. Jesus wartet auf jeden Einzelnen. Kein Mensch ist so schlecht, dass er nicht die Möglichkeit hätte, zu Jesus zu kommen. Und Jesus ist bereit, ihn anzunehmen, wenn wir ihn wirklich ernstlich darum bitten. Wenn wir ihm das sagen, was uns bisher von ihm getrennt hat. Wenn wir unsere Schuld ihm bekennen. Auch das dürfen wir ihm hinlegen. Auch zur Nachtzeit. Ich habe 1956 nachts um 3 Uhr mein Leben Jesus übergeben. Es geht auch in der Nacht. Ich wusste zunächst auch nicht, was wird passieren, wenn ich jetzt da aufstehe und nach draußen gehe. Und dann stand ein lieber Bruder vor der Tür und wartete. Ich sage, auf wen wartest du denn hier? Ja, Jesus hat zu mir gesagt, ich soll aufstehen, da ist jemand, der braucht heute Nacht Hilfe. Das war in unserem früheren Jugendfreizeitheim in Hollenstedt. Und da sind wir ein Stückchen in den Wald gegangen. Da habe ich mich auf einen Baumstamm mit ihm gesetzt. Und dann habe ich mein Leben Jesus übergeben. Nachts um 3 Uhr. Bei Jesus gibt es keine Ruhepausen, sondern wir dürfen zu ihm kommen, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Er ist bereit zu hören. Hier in dieser Geschichte ist dieser Mann aufgestanden, hat dem Menschen geholfen, der nun andererseits wieder auch den Gast zufriedenstellen kann. Und so wird Jesus auch unser Leben immer wieder zufriedenstellen. Jesus wird uns helfen, aus unserer verfahrenen Situation herauszukommen. Und wenn unser Leben so schwer und falsch gelaufen ist, dann dürfen wir umso mehr bitten, bitten, Herr, vergib mir, nimm mich an. Jesus sagt dann weiter, es gibt unter euch doch Menschen, die auch so handeln würden. Ein Vater würde doch einem Kind nicht einen Skorpion geben, wenn er um einen Fisch bittet. Ein Vater, und wenn er sich noch so sehr über seine Kinder geärgert hat, wenn sie zu ihm kommen, wird ihnen doch helfen, wo er helfen kann. Und so sagt Jesus, der Vater im Himmel hilft euch auch. Er hilft euch, er ist da. Er ist gnädig, er ist barmherzig. Er liebt euch und er will nicht, dass ihr verloren geht. Und manchmal haben auch wir Christen es nötig, wieder auf unsere Knie zu gehen und den Herrn bitten, dass er uns doch erhören möge, uns vergeben möge, führen, leiten und segnen. Jesus sagt, wenn ein Vater in dieser Welt schon so handelt, wie sollte dann nicht Gott ganz anders handeln? Gott ist bereit zu helfen. Gott wartet darauf zu helfen. Gott wartet auf jeden einzelnen Menschen. Und auch hier in Schneverdingen laufen noch viele Menschen umher, die noch auf der Suche sind, die noch suchen, wie sie zum Frieden kommen. Sind wir als Kinder Gottes bereit, ihnen zu helfen, wenn sie uns anrufen, wenn sie uns ansprechen, wenn sie mit ihren Fragen zu uns kommen? Haben wir Zeit für sie? Oder ziehen wir erstmal schnell unseren Kalender und sagen, ich muss mal nachgucken, wann ich wieder einen freien Tag habe? Und dann ist es vielleicht zu spät. Wenn Menschen Hilfe brauchen, sollen wir für sie da sein. Gut, es gibt Situationen, da kann ich nicht alles stehen und liegen lassen. Aber da muss ich doch mindestens zuhören und sagen, so schnell wie möglich bin ich da. Jesus dürfen wir bitten. Und er gibt die Bitte am Vater weiter. Und der Vater freut sich darum. Der freut sich über jeden, der ihn bittet. Der Vater freut sich über jeden, der durch seinen Sohn Jesus Christus den Weg zu ihm findet. Denn dafür hat er seinen Sohn in diese Welt gesandt, dass wir den freien Zugang haben zum Vaterherzen Gottes. Er ist ein liebender Vater, ein barmherziger, ein gnädiger, ein treuer Vater. Vielleicht sitzen unter uns welche, die sagen, mit Vater kann ich nichts anfangen, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn wir mit unseren irdischen Vätern schlechte Erfahrungen gemacht haben, dann sollten wir es ihnen vergeben, aber nicht daran eben nun auch Vergleiche setzen und sagen, es hat keinen Zweck, den Vater im Himmel zu bitten, der wird genauso sein. Nein, der Vater im Himmel ist anders. Der Vater ist der Vater, der uns lieb hat, der uns geschaffen hat, der nicht will, dass wir verloren gehen. Bittet. Klopft an. Bleibt nicht draußen stehen, die Tür wird aufgetan. Kommt herein. Und der Vater gibt uns mehr, als wir erbitten. Er gibt uns Frieden. Er gibt uns seinen Heiligen Geist, der mit uns ist, der uns tröstet, der uns trägt. Jesus ist zum Vater zurückgegangen und hat zu seinen Jüngern gesagt, nach mir wird der Heilige Geist kommen. Der Geist wird über euch ausgegossen werden. Und diesen Geist gießt Gott immer noch aus. Manche haben ja Probleme mit dem Heiligen Geist, weil sie vielleicht mal in Gemeinden waren, wo das überbewertet wurde, wo man den Geist beinahe zum eigenen Gott gemacht hat. Nein, der Heilige Geist ist Gott. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Und diesen Heiligen Geist hat Gott zu uns gesandt. Er ist hier, er ist gegenwärtig. Er hilft uns. Er tröstet uns. Er führt und leitet uns. Wenn ihr, so sagt Jesus, euren Kindern schon gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Wir dürfen ihn darum bitten. Wir dürfen ihn bitten, dass wir durch den Heiligen Geist gestärkt und bewahrt unseren Weg gehen. Den guten Weg, den Weg mit Jesus Christus, den Weg zum Vaterherzen. Und das wünsche ich uns allen, dass wir auf diesem Wege sind. Und dass wir bereit sind, auch immer wieder unseren Herrn zu bitten. Auch wir als Kinder Gottes müssen von Zeit zu Zeit wirklich ernstlich bitten. Nicht nur täglich das normale Bitten, sondern auch dann, wenn wir spüren, das ist etwas Schweres, was auf uns zukommt. Dann dürfen wir ihn bitten, dass er uns davor bewahren möge. Oder wenn er uns nicht davor bewahren will, dass er uns hindurchträgt. Auch darum dürfen wir bitten, dass wir hindurchgetragen werden. Dass er uns die Kraft schenkt, dass wir nicht mutlos werden, dass wir nicht aufgeben. Bitten, bitten. Jesus sagt es ausdrücklich, unverschämt bitten. Jesus wird nicht sagen, hör auf. Ich kenne das schon. Natürlich kennt Jesus all das, was wir auch vielleicht noch gar nicht kennen, was noch unsere Gedanken sind. Und doch dürfen wir diesen Jesus immer wieder bitten. Erhöre uns, führe uns, leite uns, segne uns, zeige uns den Menschen, der unsere Hilfe braucht. Schenke die Kraft, die wir brauchen, zu dem Gespräch mit dem anderen. Hilf uns, zur rechten Zeit am rechten Platz zu sein. Wir meinen ja so oft, wir haben so wenig Zeit. Aber die Zeit kann uns geschenkt werden. Ich mache viele Krankenbesuche und sage immer wieder, Leute, in den Krankenhäusern nicht zu lange. Lieber einmal öfter Besuche machen. Aber ich habe selbst das Ganze nicht beachtet, als meine Frau 35 Tage im Krankenhaus lag. Ich habe da stundenlang an ihrem Bett gesessen. Das kostet Kraft. Das kostet Kraft. Aber der Herr schenkt uns die Kraft. Bittet, so werdet ihr empfangen. Lasst uns nicht müde werden, nicht träge werden, sondern fröhlich unsere Straße ziehen mit unserem Herrn und Heiland, der uns reich beschenkt und der uns auch eingeladen hat, mit ihm Tischgemeinschaft zu haben. Und das wollen wir dann auch gleich im Anschluss am Gottesdienst tun. Uns einladen lassen zu seinem Tisch, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und dazu sind alle eingeladen, die von sich sagen können, Jesus ist mein Herr und Heiland. Jesus hat mich frei gemacht. Und alle anderen sind auch herzlich eingeladen, dabei zu bleiben. Aber wer das von sich noch nicht sagen kann, lässt dann Brot und den Kelch an sich vorübergehen. Aber es sind alle eingeladen, dabei zu bleiben, am Tisch des Herrn. Amen. Ich bete nochmal. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir zu dir zu jeder Tages- und Nachtzeit rufen können. Dass wir dich bitten dürfen um Bewahrung, um Segen. Dass wir dich auch bitten dürfen, dass unsere Leben und die Menschen, die du uns zur Seite gestellt hast, es erfahren, es lohnt sich, mit Jesus unterwegs zu sein. Denn du bist der Herr, der es mit uns Menschen gut meint, der uns führt, leitet und segnet. Hab Dank, dass wir unser Leben dir übergeben durften. Und Herr, schenke es, dass wir diese Gnadenzeit noch auskaufen. Wir wissen nicht, wie lange wir noch diese Möglichkeit haben, dass noch viele Menschen den Weg zu dir finden, dass sie anklopfen und erfahren, du machst auf, du hilfst, du erneuerst. So danken wir dir, Herr, dass wir hier noch in Frieden und Freiheit leben dürfen. Und Herr Jesus, sei du auch weiterhin bei uns, mit deinem Frieden und mit deinem Segen. Amen.